Ihre größten Hits waren sicher Luca oder Tom's Diner, aber in den darauffolgenden 30 Jahren hat die New Yorker Sängerin Susan Vega 7 weitere Alben mit tollen Songs nachgelegt. In 2 Wochen gibt's das nächste und das widmet sie der amerikanischen Schriftstellerin Carson McCullers. Hier bekannt durch ihren Roman Das Herz ist ein einsamer Jäger, The Heart is a Lonely Hunter. Von McCullers ist sie seit ihrer Jugend fasziniert. In 2 Theaterproduktionen hat Susan Vega sie schon gespielt und dafür auch Songs geschrieben. Die werden auf dem neuen Album zu hören sein. Unter dem Titel Lover Beloved Songs from an Evening with Carson McCullers. Und heute Abend stellte sie das neue Album in Berlin schon mal vor, als Auftakt einer Tournee durch 4 deutsche Städte. Aber vorher hat Susan Vega uns im Funkhaus besucht und erzählt, was sie an Carson McCullers besonders fasziniert. Well, I've always felt her character to be very modern. Her issues of gender. She was bisexual and considered herself to have a dual nature. This is very modern. I think she would be thrilled to know that gay people can marry each other in these days. And für Susan Vega ist Carson McCullers eine sehr moderne Figur, die sich mit Genderfragen beschäftigt hat. Sie war bisexuell und hätte sich sicher gefreut zu erleben, dass Schwule und Lesben heiraten können. Modern an ihrem Schreiben, sagt Susan Vega, auch sei, wie sie über Frauen, über Schwarze und deren Probleme geschrieben habe und dass sie erstaunt wäre zu hören, dass man auch heute noch Slogans wie den Hashtag braucht Black Lives Matter. Die Ermordung Schwarzer in den USA, das alles würde sie sicher beschäftigen und über so etwas schrieb sie auch. Jetzt also Lover Beloved Songs from an Evening with Carson McCullers für Fazit beim Tourauftakt dabei in der Berliner Passionskirche war meine Kollegin Kerstin Poppendieck. Gab es denn heute wirklich nur neue Songs oder gab es dann doch nochmal irgendwie vielleicht als Zugabe Tom's Diner oder Luca? Eigentlich genau andersrum. Es gab viel mehr alte Songs. Die neuen Songs waren tatsächlich die Ausnahme. Und ja, es gab auch Tom's Diner und Luca. Allerdings, das hat sie ganz clever gemacht. Sie hat es am Ende vom Hauptset gemacht. Danach kamen noch die Zugaben. Wobei, wenn ich gesagt hätte, Tom's Diner als allerletzter, wäre, glaube ich, jeder mit einem Ohrwurm nach Hause gegangen. Aber auch so hat das schon gepasst. Und sie spielt ja diese Songs nicht nur aus nostalgischen Gründen, weil es ihre größten Hits waren, sondern sie sagt selber, gerade der Song Luca hat einfach eine unglaublich große Bedeutung. Im Lied geht es ja um häusliche Gewalt, um Misshandlung. Und damals, als sie den geschrieben hat, vor 30 Jahren, genauso aber auch wie heute, ist das eigentlich vor allem in der Popmusik kein Thema. Es gibt keinen Song. Also sie hat ganz oft die Erfahrung gemacht, dass Leute zu ihr kommen und sagen, dieser Song berührt mich, weil er irgendwie auch meine Geschichte erzählt. Und deswegen ist es ihr auch wirklich ein Anliegen, diesen Song immer zu spielen. Und ja, ansonsten wirklich wenig vom neuen Album. Das heißt, ein immer aktueller Song, Luca. Und jetzt aber die neuen Songs, die sie der Schriftstellerin widmet. Genau. Was für Songs sind da entstanden? Sie hat ja selber Literatur studiert, Susan Vega, und mochte diese Schriftstellerin tatsächlich, wie Sie ja auch gesagt haben, schon relativ früh, hat eine Biografie gelesen und fand einfach sie als Person interessant und hat deswegen angefangen, ihr Leben, zum Teil aber auch die Geschichte der Bücher, die sie geschrieben hat, in Songs zu verarbeiten. Also da ist zum Beispiel ein Lied, das hat sie auch heute Abend geschrieben, New York is my destination. Da geht es darum, wie Carson McCullers da ankommt in New York, wie sie sich versucht durchzusetzen, welche Schwierigkeiten sie hat, all das besingt sie. Und Susan Vega packt das aber in einen total angenehmen Jazz-Stil, also sehr entspannt, so wie es ja auch damals in den 40er, 50er Jahren war. Das passt einfach sehr gut. Und ansonsten, vielleicht habe ich es mir auch eingebildet, hatte ich das Gefühl, bei den neuen Songs hat sie mehr Ausdruck im Körper, im Gesicht. Also sie war ein ausdrucksstarker, so als würde sie tatsächlich auf einer Bühne gerne auch während eines Theaterstücks performen. Und wie hat sie performt? Sie hat das ja, habe ich ja gerade gesagt, als Theaterstück mal aufgeführt. Dafür sind auch die Songs entstanden. Wie hat sie dann präsentiert? Das hatte eigentlich ansonsten relativ wenig von einem Theaterstück. Es gab einen Gitarristen, hauptsächlich hat er E-Gitarre gespielt. Es gab einen jungen Mann an einem Flügel und sie. Entweder nur mit Gesang oder sie mit akustischer Gitarre. Das war alles. Also dadurch war das alles sehr minimalistisch, sehr einfach. Susan Vega hat maximal sich mal einen Zylinder aufgesetzt, einen schwarzen, ist bei Tom's Diner auch mal über die Bühne gelaufen. Aber ansonsten ist da nicht wahnsinnig viel passiert. Man war aber einfach von ihrer Erscheinung, von ihrer Ausstrahlung. Sie war sehr elegant, schwarz, ganz einfach gekleidet, mit tollen, rot geschminkten Lippen. Das war einfach bewundernswert, sie zuzuschauen. Nochmal ein Wort zu den Songs, zu diesen neuen Songs. Merkt man den an, wie fasziniert sie von dieser Person ist? Ja, schon. Also auch genau, wie sie eben anmoderiert in dem Fall. Über die anderen Songs hat sie kaum was gesagt. Und sie sagt auch selber, sie mag es gar nicht so, auf der Bühne zu sprechen. Aber über diese Songs hat sie einfach viel geredet. Man hat gemerkt, die sind ihr wirklich am Herzen. Und der Stil ist auch einfach anders. Gerade dieses Lied, wo ich meinte, New York is my destination. Jazz gab es eigentlich bei ihr bisher noch gar nicht. Das ist schon was Besonderes. Das heißt, ein schöner Abend, den Sie heute Abend erlebt haben? Ja, die Passionskirche, finde ich, ist immer ein toller, ein besonderer Aufführungsort. Da war sie auch schon mehrfach. Da war sie genau schon mehrfach. Ich muss sagen, in der Empore zu sitzen ist nicht so empfehlenswert. Da ist die Akustik nicht ganz so gut. Aber ansonsten ist es wirklich ein toller Abend. Dieser Raum verzeiht auch keine Fehler. Und es gab auch tatsächlich kaum Fehler in ihrem Gesang. Sie hat das wirklich toll präsentiert und das Publikum war sehr dankbar. Danke, Kerstin Poppendick. Susan Vega auf Deutschlandtour. Heute war Tourauftakt in Berlin und morgen können sich dann die Fans freuen in Köln und danach in München und Hamburg. In 2 Wochen, am 14. Oktober, erscheint dann das neue Album Lover Beloved, Songs from an Evening with Carson McCullers. Und so klingt einer dieser Songs, We of Me.